Yeah, what? Or die. Die Hardcore Punk Sendung auf Radio Z. This is Brooke Shields, and I got my radio station on for Rodney on the Rock. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Hier ist DIY or Die mit der Märzausgabe. Mhm, auf Radio Z. 95,8, jeden vierten Montag im Monat. Ja, okay. Und das waren Agent Orange mit Bloodstains und davor Brooke Shields mit einem gesprochenen Intro vom Sampler Rodney on the Rock vom ersten Teil 1980 auf Poshboy erschienen. Genau. Und ja, also ein Sampler, der zusammengestellt wurde von Rodney Bingenheimer oder Bingenheimer. Den Witz habe ich mir jetzt ein bisschen aufgespart. einem Radio-DJ aus Los Angeles. Genau. Schöner Sampler. Kann ich empfehlen mit Adolescence, Black Flag, Circle Jerks und einigen anderen. Mhm. Hm. Das Who is Who aus Kalifornien. Ja, mhm. Ja. Mhm. Ja. Richtig. Dabei bleibt es aber heute nicht. Ich hab eine Neuerscheinung dabei, also ich habe zwei Neuerscheinungen dabei, aber wir kommen jetzt zur ersten. Und zwar ist am 3. März, also vor wenigen Wochen, auf La Vida es un Muss eine Platte erschienen. Und zwar von Homefront, die LP Games of Power. Das ist der Sänger von No Problem, der zusammen mit jemand anderem so ein bisschen so, ja, ein New Wave Pop Indie Rock'n'Roll Projekt gestartet hat. Genau. Und davon hören wir jetzt den Song Real Eyes. Ja, das war ein Homefront aus Edmonton, Alberta, Kanada übrigens. Kanada. Das habe ich vergessen zu sagen. Die nächste Neuveröffentlichung ist auch von einer sehr guten und schon sehr großen, bekannten Band aus Kanada. Und zwar von Fucked Up. Die haben im Januar ihre neue Platte rausgebracht. One Day heißt die. Auf Merge Records und Fucked Up Records. Und ja, bei Fucked Up weiß man ja, was man zu erwarten hat. Ist schon auch sehr nah am Indie-Rock, kann ich das so sagen? Ja. Und aber die Platte ist wieder auch, also schon auch eine Hardcore-Punk-Platte, würde ich jetzt mal so sagen, von meinem Standpunkt aus. Weil wenn jemand von mir eine Meinung erwarten würde, würde ich das so sagen. Genau. Ja, und zwar. Also hier in dieser Sendung erwarten wir das nicht. Ja, keine Meinung erwarten. Nö. Okay, dann völlig ohne Meinung hören wir jetzt den sehr guten Song Roar von Fucked Up. Yeah. Ja, schön. Stimmt. Das war ein Fucked Up mit Roar. Und ja, jetzt habe ich noch zwei Sachen dabei. Eine Platte habe ich anlässlich des Todes von Spot, dem House-Producer von SST Records, mitgebracht. Glenn Michael Lockett hieß der, und der ist am 4. März ist er gestorben. Und der hat unter anderem die ersten vier Husker Du LPs produziert. Und ich habe dann auch einen Kommentar von Bob Mould gelesen in sozialen Medien, wo er da so kurz ein bisschen ein paar Worte drüber verloren hat. Und er hatte eigentlich nicht viel Interessantes gesagt, aber nur dass die Platten, die sie produziert haben, immer nachts aufgenommen worden sind, weil halt da die Studiotarife sehr viel günstiger waren. Und das waren halt sehr gute Studios für die damalige Zeit. Und die mussten ja immer ausgebucht sein, damit sich das rentiert für die BetreiberInnen. Und deshalb haben dann die coolen Punkbands die coolen Studios nachts gebucht. Genau. Und deshalb hören wir jetzt von Husker Du Broken Home, Broken Heart. Auf der Xenarcade LP ist das drauf. Ist logisch auf SST Records erschienen. Ich habe aber die AGR-Pressung dabei. Ja. Genau. Bist du ein cooler Typ. Weil ich ein cooler Typ bin. Deshalb habe ich es auch erwähnt. Ja, und jetzt hören wir von Husker Du Broken Ganz Home, Broken Heart. Andi hat gesagt, dass ich ein cooler Typ bin. Das war ja schon auch ein Label, was ja den US-Hardcore nach Europa gebracht hat. Ganz genau. Ja, ganz genau. Ja, also deswegen kann man das schon auch erwähnen. Es war jetzt ein bisschen, war nicht so böse gemeint, wie es rüberkam. Ja, nee, habe ich auch nicht so verstanden. Das heißt, als Lob aufgefasst. Als astreines Lob. Astreines. Können wir rein? Ja, also wenn es nach mir geht. Okay. Ja, dann liegen wir los. Los geht's. To sleep tonight. Broken up a broken heart. Broken two of them left apart. It's a broken up a broken heart. Now you know just how it feels. As I cry yourself to sleep at night. I looked at your house. I looked at your window deep inside. How you gonna cry yourself to sleep tonight? You're the best fight. You know that's wrong, right? Have to play yourself to sleep tonight. Broken over, broken heart. When the two of them will have to fight. It's a broken over, broken heart. Now you know just how it feels. Better than the people of Ja, das waren Husker Du. Husker Du. What would Husker Du? What would Husker Du? Sehr gut. Ja, was ich auch noch erwähnen möchte, ich habe es gerade hier schon während der Song lief gesagt. Mir wurde erzählt, dass die meisten Songs auf der Platte auf der Xenarcade First Takes waren. Das ist ein Ding. Ja, starkes Stück. Starkes Stück. Ja, jetzt habe ich noch was. Etwas Außergewöhnliches, Ausladendes. Ja, zum einen, weil es ein sehr langes Stück ist und weil es auch ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Und zwar habe ich wieder eine japanische Platte dabei. Die Band heißt Video Stalin und das ist dieses ist ein Side Project von dem Stalin-Sänger Michiro Endo. Ist von 1988, die Platte heißt Minus One. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht der Versuch war, da nochmal was Größeres draus zu machen irgendwie, aber die Band hat es leider nur ein Jahr gegeben, also von 87 bis 88, also hat wohl Gründe gegeben, das nicht weiterzuführen. Wir hören jetzt von der Platte den Titelsong. Also der wird auf Japanisch Minazo One ausgesprochen. Und der geht länger als 9 Minuten. Ich sage das jetzt schon mal. Ich finde ihn sehr gut. Einfach mal wirken lassen. Haltet durch. Ja. Ah! das war Video Stalin. Mhm. Ja. Sehr ja, super, super cooler Song. Ja. Ja. Ja. Ja. Also deine Sorge, dass es Leuten zu lang ist, die ist mir egal. Es war cool. Ja. Uns war es ja. nicht zu lang. Ja. Erstaunlicherweise. Ja. Erstaunlicherweise. Ja, super. Ja, habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Und es wurde hier gerade auch schon gelobt. Achso. Hm. Ja. Soll ich übernehmen? Oder? Gerne. Ja, ich, bin, übernehmen? Ich übernehme ich das, das Mic. Und zwar, ich habe heißen alten Punk dabei, beziehungsweise alten New Wave. Es geht los mit einer Wiederveröffentlichung einer alten Band, über die ich mich extrem gefreut habe. Also schon lange habe ich gehofft, mir das alles mal auf Platte zu kaufen. Und jetzt passiert es. Die Rede ist von einer alten jugoslawischen Band aus Rijeka, das ist heutiges Kroatien. Paraf heißen die. Paraf waren ja, Punk-Pioniere im damaligen Jugoslawien, die haben sich schon Mitte der 70er gegründet und haben eigentlich angefangen als, wie ich finde, eher langweilige Punk-Rock-Band. Also das frühe Zeug von Paraf finde ich eher ein bisschen unspannend. Das war noch sehr am englischen Punk-Rock, Rock'n'Rollig orientiert, zwar mit wahrscheinlich kroatischen Lyrics, also jugoslawischen Lyrics, ich bin da zu wenig informiert, wie da die Sprachunterschiede sind. Aber nicht wirklich besonders spannend. Auch das erste Album von Paraf, okay. Aber dann kam 1981 das zweite Album raus, Isleti, jetzt mit einer Frau am Gesang. Und das ist ein New Wave Meisterwerk. So habe ich es auch, oder so wurde es auch bei Instagram, DIY or Die, bezeichnet. Zu Recht. Zu Recht. Es ist wirklich phänomenal. Und dieses Album wurde jetzt, so wie alle drei Alben von Paraf, auch das dritte, ebenfalls sehr gute Album, was dann mehr in so eine Post-Punk-Goth-Richtung geht, wieder veröffentlicht auf einem slowenischen Label namens Dallas Records, was einen Fokus auf slowenische, kroatische bzw. jugoslawische Musik hat. Genau. Fantastisches Album. Da Isleti 1981. Ich erzähle gleich noch was dazu. Ihr hört einfach mal gleich einen Song vom Album, der heißt, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, Javna Kupatila, und ist ja ein super New Wave Song. Paraf. Вас вашей славы. Yeah, das waren die fantastischen Paraff aus dem ehemaligen Jugoslawien mit dem Song Javna Kupatila von der Isleti LP von 1981, die jetzt wieder veröffentlicht wurde auf Dallas Records. Ich spiele aber noch einen Paraff-Song, weil nämlich auf der dieser Wiederveröffentlichung nicht nur die LP, also die Isleti LP drauf ist, sondern auch als Bonus zwei Songs von der ebenfalls 1981 herausgekommenen Paraff-Single mit dem Song Fini Deco, den ich persönlich den stärksten Paraff-Song finde. Also das ist ein, also ich finde, ihr wisst ja, ich bin ein Fan der Superlative, aber ich, ohne jetzt in die Superlative zu fallen, wenn mich Leute fragen würden, sag mal, was ist denn eigentlich New Wave, dann würde ich, glaube ich, diesen Song zeigen, weil das ist wirklich ein perfekter New Wave Pop-Punk-Song. Hm? Ja. Ja? Ja, alles gut. Du hast mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ach, Entschuldigung. Während ich hier rumschwattere und hier über was perfekt ist und was ich gehört. Alles gut. Alles gut. Genau. Also wir hören jetzt Fini Deco. Das ist der ist im Original von auf einer Single 1981 von Paraff rausgekommen. Und der ist auch auf dieser Wiederveröffentlichung drauf. Das ist der letzte Song, Ronny. Ja. Ja, ab geht's, oder? Ja. Das waren Paraff mit Fini Deco. Pardon nochmal, wenn ich manche Sachen heute falsch ausgesprochen habe. Der Song ist ursprünglich auf der gleichnamigen Single erschienen 1981 und wurde jetzt wieder veröffentlicht zusammen mit dem Isleti-Album auf dem slowenischen Label Dallas Records sowie die ersten drei Paraf-LPs. Also ist ziemlich cool, dass dieser coole Kram aus Jugoslawien jetzt wieder zugänglich ist. Genau. Weiter geht's mit einer Band aus Los Angeles, die ich erst kürzlich kennengelernt habe. Die Band heißt Mood of Defiance. Die Band habe ich, war bis jetzt komplett an mir vorbeigegangen, ist auch eine sehr, ja, eine kurzlebige Band, glaube ich, gewesen. Also die haben auf jeden Fall, Entschuldigung, auf jeden Fall nur ein Album rausgebracht, ein paar Samplerbeiträge hatten sie noch. Das Album heißt Now und ist im Original 1982 erschienen. Wiederveröffentlicht wurde das schon vor ein paar Jahren auf Radiation Records. Und ich bin ziemlich begeistert von dem Album. Also es ist eine, ja, ein, es wurde auf dem Sticker, der auf der Außenhülle klebte, als Los Angeles Experimental Punk beschrieben. Das trifft es auch sehr gut. Also es ist wirklich ein sehr abwechslungsreiches Album, von eher punkigen Stücken bis hin zu sehr, sehr ein bisschen auch leicht anstrengenden post-punkigen Songs. Also sehr, sehr cool. Der Song, den ich aber ausgesucht habe, ist aber sehr punkig, also ist jetzt nicht so komplett repräsentativ für das Album, aber es ist der Opener des Albums, ist ein sehr guter Einstieg in das Album und er trägt den tollen Titel The Divided States of America. Ihr hört Mood of Defiance aus Los Angeles mit dem Song Divided States of America vom Now-Album, im Original 1982 erschienen, und jetzt seit einer Weile könnt ihr das auf Radiation wieder erwerben. Let's go! Divided States of America, take one. Jawohl, das waren Mood of Defiance aus Los Angeles, eine kurzlebige, finde ich, übersehene Band aus von 1982, Der Song hieß The Divided States of America und ist auf dem Now-Album und es wurde wieder veröffentlicht auf Radiation Records, genau. Ja. Ich hätte ja vorhin beinahe gesagt, du findest ja sowieso immer alles gut, was aus Kalifornien kommt. Hm. Aber seitdem ich weiß, dass du kein Christ und Parade-Fan ja, bist, Es gibt schon den Kalifornien-Bonus bei meiner Betrachtung von Musik. Aber ja, keine Ahnung, ich bin jetzt ja auch kein Beach Boys-Fan oder so. Naja, wenn wir vom Punk reden, also. Jetzt, wir wollen nicht übertreiben, Das war ja eine falsche Fährte. keine Ahnung, mir ist jetzt spontan keine Punkband aus Kalifornien angefallen, die mir nicht gefallen, aber Christ Außer und Christ und Parade. Ja. Was ich immer noch ein bisschen schockierend finde. Ja. Soll ich mich entschuldigen? Nein. Bei dir und bei Christ und Parade. Ja, ich finde die ja okay. Aber nicht geil. Hm. Ja. Dabei haben die alles, was du magst. Ja. Behaupte ich. Ja. Aber jetzt kommen wir aber, gute Überleitung, jetzt kommen wir zu einer Sache, wo wir uns alle komplett einer Meinung sind, ja? Richtig? Ja. Also, ich finde, es ist auch ein bisschen, könnte auch so, mitmachen will, muss ja einer Meinung sein. Jetzt geht's ins Eingemachte, ab. Jetzt kommt der Hardcore. Nee, wirklich, also. Jetzt pass mal auf, Folgendes. Ich knacke die Finger. Ich hoffe, ihr habt es gehört zu Hause. Es war einmal in Tennessee. Ich starte gleich, bevor ich den Namen nenne, mit dem Superlativ dieser Platte. Ich halte es für die beste Hardcore 7-Inch der Musikgeschichte. So, jetzt lasse ich ein Mikrofon fallen. ich rede von der Coro EP von 1983, Knoxville, Tennessee. Das ist unfassbar. Also wir müssen uns nicht einig sein, ob es die beste Hardcore 7-Inch der Musikgeschichte ist, aber wir sind uns einig, dass es unfassbar ist. Es ist fast für mich alles zusammen, was Hardcore-Punk oder Hardcore-amerikanischen Hardcore ausmacht. Ja. Teenager, voller Hass, voller Geschwindigkeit, geile Texte, also wirklich auch ein Spucker Richtung allem, wofür Amerika steht. Also es ist wirklich, es ist phänomenal und auch Musik, um bei der Musik zu bleiben, es ist hyperaktiv, es ist überdreht, es ist zu 0% tough, es ist einfach nur schnell und wahnsinnig. Ja. Also es ist Hardcore in Reinform. Es ist wirklich toll. Und ich spiele diese 7-Inch jetzt nicht nur, weil ich sie so geil finde, das würde ja schon genügen, sondern auch natürlich, weil ich ja immer hier euch Zuhörern und Zuhörerinnen Bescheid sagen will, was ihr jetzt wieder für Platten erwerben könnt. Wir sind ja eine konsumorientierte Sendung. Ihr könnt jetzt diese 7-Inch wieder erwerben. Nämlich, sie wurde nachgepresst von einem sehr coolen Label, was auch aktuelle Punkbands rausbringt, also kein so ein Label, was sich nur auf Reissues bezieht. Sorry State Records, sehr gutes Label, auch viele gute aktuelle Bands drauf. Die haben das nämlich schon mal rausgebracht, also wieder veröffentlicht. 2006 wurde das schon mal, wurde diese EP schon mal nachgepresst. War jetzt super vergriffen und jetzt zum 40-jährigen Jubiläum dieser 7-Inch. 1983, also 40 Jahre Happy Birthday Coro, wurde es wieder veröffentlicht. Und ja, will noch jemand irgendwas zu Coro loswerden? Ich glaube, ich habe alles Essentielle gesagt. Definitiv. Ich kann spontan nicht sagen, ob es die allerbeste Hardcore 7-Inch ist, aber sie ist definitiv eine der allerbesten Hardcore 7-Inch. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ja. Das ist schön kompromisslos. Das ist... Und deswegen hören wir nur einen Song. Genau, sondern wir hören die ganze A-Seite. Ja. Und das sind auch nur 3 bis 4 Minuten. Also es ist kürzer als Ronnys Song vorhin. Mhm. Ja. Genau, wir hören jetzt Coro aus Knoxville, Tennessee. Da war auch mal die Weltausstellung. Kennt ihr von den Simpsons? Aha. Und das hören wir jetzt. Ja. Genau, Coro EP, Hardcore. Es geht so. No! wow, das war Hardcore. Ja, das war Coro, die A-Seite der Coro-EP von 1983. Die könnt ihr jetzt wieder haben und zu Hause Slamdancen, Skanken, Pogo-Tanzen. Sehr stark. Das ist toll. Danke, Sorry State. Und auch deine Geschichte gerade, wie du auf Coro gekommen bist. Mhm. Du bist über Career Suicide, über Umwege auf Coro gekommen. Genau, die wurden ich hab damit verglichen und dann habe ich mir die 7-Inch blind gekauft. Und warst war, mindblown. Ja, kein Fehler war. Nee. Genau. Die ist gut gealtert, die Platte. Ja. Und ich habe Coro kennengelernt durch Deathred, weil die das gecovert haben. Und das hatte ich ja in irgendeiner der letzten Sendungen mit dabei. Und jetzt ist es heute so, da ich in der letzten Zeit kaum bis keine Platten gekauft habe, hänge ich mich in Bezug auf Coro insofern thematisch mit dran, als dass ich zwei Bands aus Tennessee mitgebracht habe, knapp nicht ganz 20 Jahre nach Coro. Südstaaten, Mississippi, Bürgerrechtsbewegung, Rock'n'Roll und gute Hardcore-Punk-Bands. Als erstes habe ich die Monument to Thieves LP von His Hero is Gone aus Memphis dabei. 97 auf Prank erschienen und da habe ich mir den Song Headless Heartless ausgesucht, einen von den längeren Songs. Also der geht tatsächlich über 2 Minuten, weil eins von den sehr guten Sachen an His Hero is Gone ist. Brachialer Epos in meistens gerade mal 1,5 Minuten und der Song geht so. So, das waren jetzt gerade noch Death Threat, die nämlich auch aus Tennessee kamen, auch aus Memphis. Genau, und die hatten auf ihrer ersten LP, wie gerade schon erwähnt, Dear Sirs von Koro gecovert. Heute hatte ich einen Song von der Consider It War 12-Inch von 2001 dabei, auf Partners in Crime. Und eigentlich hätte ich gerne Beyond Belief gespielt, der geht allerdings nur 28 Sekunden, wobei jetzt ist gar nicht mehr so viel Zeit, hätte ich glatt doch den spielen können. Wir hören jetzt noch ein Outro, eine der wenigen Platten, die ich mir in der letzten Zeit gekauft habe, ist die Forget von Mission of Burma und ja, jetzt erzähle ich gar nicht so viel. Es gibt aber auf jeden Fall einen Hüsker-Dü-Link, den wollte ich nicht auslassen, nämlich die Songs auf der Forget sind von Lou Diordano aufgenommen und gemixt und der war dann später Soundmensch bei Hüsker Dü, also da auch nochmal so ein Link. Und ansonsten haben wir uns gerade nochmal sehr über die Innenhülle gefreut. Die Platte ist ja auf Tang rausgekommen. Und da sind Mission of Burma in der guten Gesellschaft von zum Beispiel Jerry's Kids. Mhm. Und jetzt hören wir den Song House Flaming. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Mal, irgendwann im April. Tschüss. Ciao. I did not care what I did. I did not care who I saw.